Dezember 1905, Niederschlagung des Moskauer Aufstands. Pawel Wlassow ist standrechtlich erschossen worden. Genossin Wlassowa, dein Sohn ist erschossen worden. Aber als er zur Wand ging, um erschossen zu werden, ging er zu einer Wand, die von seinesgleichen gemacht war, und die Gewehre gerichtet auf seine Brust, und die Kugeln waren von seinesgleichen gemacht. Fortgegangen waren sie also oder vertrieben, aber für ihn doch da und anwesend im Werk ihrer Hände. Nicht einmal die auf ihn schossen waren andere als er und nicht ewig auch unbelehrbar. Freilich, er ging noch gefesselt in Ketten, geschmiedet von den Genossen und angelegt dem Genossen. Und er, der dies begriff, begriff es auch nicht. Doch dichter wurden die Fabriken, er sah es vom Weg aus, Schornstein an Schornstein. Und da es am Morgen war, denn man führt sie am Morgen hinaus, für gewöhnlich waren sie leer. Aber er sah sie angefüllt mit jenem Heer, das immer gewachsen war und noch wuchs. Ihn aber führten seinesgleichen zur Wand jetzt, und er, der dies begriff, begriff es auch nicht. Pelageja Wlassowa agitiert gegen Mietwucher. Wir wollen alle Zwistigkeiten vergessen, uns als Christen zur Wlassowa setzen und unser Mitgefühl bezeigen. Liebe Frau Wlassowa, Sie sind in diesen schweren Tagen nicht allein. Das ganze Haus fühlt mit Ihnen. Nehmen Sie ein wenig Tee, das erfrischt. Ist es Ihnen jetzt etwas leichter? Sie sind so gefasst, Frau Wlassowa. Aber Sie haben recht. Wir stehen alle in Gottes Hand. Und Gott weiß, was er tut. Wir haben gedacht, wir wollen uns etwas um Sie kümmern. Sicher kochen Sie sich in diesen Tagen nichts Richtiges. Hier ist ein Topf mit Essen. Sie brauchen es nur aufzuwärmen. Vielen Dank, Lydia Antonowna. Es ist eine große Freundlichkeit von Ihnen, dass Sie daran gedacht haben. Es ist überhaupt sehr freundlich von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich habe Ihnen auch eine Bibel mitgebracht, für den Fall, dass Sie etwas lesen wollen. Sie können sie behalten, solange Sie wollen. Ich danke Ihnen für Ihre gute Absicht, Vera Stepanowna, aber würde es Sie sehr kränken, wenn ich sie nicht nehme. Als der Lehrer Wesowtschikow in die Ferien fuhr, erlaubte er mir, seine Bücher zu benutzen. Ich dachte nur, Ihre politischen Zeitungen würden Sie jetzt wohl nicht lesen wollen. Lesen Sie die jeden Tag? Ja. Mir war meine Bibel oft ein großer Trost. Haben Sie keine Fotografien von ihm? Nein, ich hatte welche. Aber dann haben wir alle vernichtet, damit die Polizei sie nicht in die Hände bekommt. Aha. Man hat doch gern was für die Erinnerung. Er soll so ein hübscher Mensch gewesen sein. habe da seinen Steckbrief. Ich habe ihn mir aus einer Zeitung ausgeschnitten. Frau Vlasova, da steht ja also, schwarz auf weiß, dass Ihr Sohn ein Verbrecher geworden ist. Er hatte keinen Glauben. Und auch Sie haben nie ein Hehl daraus gemacht. Ich möchte sagen, bei jeder Gelegenheit haben Sie erkennen lassen, was Sie von unserem Glauben halten. Ja, nichts, Vera Stepanovna. Und sind Sie auch jetzt nicht zu einer anderen Überzeugung gekommen? Nein, Vera Stepanovna. Sie sind also immer noch der Ansicht, dass man alles nur mit der Vernunft machen kann. Ich habe Ihnen gesagt, Vera Stepanovna, dass Frau Vlasova ihre Ansicht sicher nicht geändert hat. Aber ich habe doch neulich in der Nacht durch die Wand gehört, wie Sie geheult haben. Entschuldigen Sie. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Das habe ich natürlich nicht so gemeint. Aber haben Sie aus Vernunft geheult? Nein. Sie sehen also, wie weit man mit der Vernunft kommt. Ich habe nicht aus Vernunft geheult, aber als ich aufhörte zu heulen, habe ich es aus Vernunft getan. Es war gut, was Pavel gemacht hat. Frau Vlasova, der Mensch braucht Gott. Er ist machtlos gegen das Schicksal. Wir sagen, das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Vergessen Sie nicht, Frau Vlasova, warum Gott Ihnen Ihren Pavel genommen hat. Der Zar hat ihn mir genommen und ich vergesse nicht, warum. Gott hat ihn genommen und nicht der Zar. Lydia Antonovna, ich höre, dass Gott, der mir meinen Pavel genommen hat, nunmehr vorhat, Ihnen am nächsten Samstag Ihre Stube zu nehmen. Ist es richtig? Gott hat Ihnen gekündigt. Ich habe ihr gekündigt, weil sie die Miete schon dreimal nicht bezahlt hat. Als Gott also über Sie, Vera Stepanovna, verhängte, dass Sie drei Mieten nicht bekommen sollten, was taten Sie da? Da warfen Sie Lydia Antonovna auf die Straße. Und Sie, Lydia Antonovna, was taten Sie, als Gott über Sie verhängte, dass Sie auf die Straße geworfen werden sollten? Ich würde Ihnen vorschlagen, die Hausbesitzerin zu bitten, Ihnen Ihre Bibel zu leihen. Wenn Sie in der Kälte dann auf der Straße sitzen, können Sie darin blättern und Ihren Kindern daraus vorlesen, dass man Gott fürchten muss. Hätten Sie Ihrem Sohn mehr aus der Bibel vorgelesen, lebte er heute noch. Aber sehr schlecht. Er lebte sehr schlecht. Mein Sohn fürchtete den Tod nicht so sehr. Sehr aber erschrak er über das Elend, das in unseren Städten vor aller Augen liegt. Fürchtet doch nicht so den Tod und mehr das unzulängliche Leben. Warum von Gott reden? Dass in seines Vaters Hause viele Wohnungen sind, das sagt man euch. Aber dass die Wohnungen in Rostov immer teurer werden und warum, das sagt man euch nicht. Geben Sie mir mal die Bibel, Vera Stepanovna. In der Bibel steht ganz deutlich, liebe deinen Nächsten. Warum werfen Sie mich da auf die Straße? Das ist doch klar, dass Sie Pavel Vlasov erschossen haben, weil er für die Arbeiter und selber Arbeiter war. Geben Sie das Buch her, ich werde es Ihnen aufschlagen. Zu diesem Zweck bekommen Sie die Bibel nicht von mir. Zu diesem Zweck nicht. Zu welchem Zweck dann? Sicher zu keinem guten. Jetzt werde ich Ihnen etwas aufschlagen. Nämlich über das sich Vergreifen an fremdem Eigentum. Ich will das Buch haben. Das ist mein Eigentum. Ja, wie das ganze Haus, nicht wahr? Jetzt ist die Bibel zerrissen. Wenn ich nicht glaubte, dass es einen Gott im Himmel gibt, der alles vergilt, Gutes und Böses, würde ich heute noch in Pelageia Vlasovas Partei eintreten. Pelageia Vlasova, Sie sehen, wohin Sie Lydia Antonovna gebracht haben. Und weil er so redete wie Sie, wurde Ihr Sohn erschossen. Und Sie verdienen nichts Besseres. Ihr Unglücklichen, Pavel,